Es ist sicher erlaubt, jemand, der fest entschlossen ist, ein schweres Vergehen zu verüben, ein kleineres Vergehen anzugeben, damit er so von der Verübung des Größeren abgehalten werde. Zum Beispiel darfst du demjenigen, der Sodomie begehen will, eine einfache Unzuchtsünde nahelegen und demjenigen, der morden will, um dabei zu stehlen, darfst du vorstellen, wie er durch Wucher Geld erwerben könne, denn durch diesen Hinweis verleitest du nicht unmittelbar zur Begehung der Unzucht oder zum Wucher, sondern du weisest nur den Weg, auf dem die größere Sünde vermieden werden kann, und obwohl der Weg sittlich schlecht ist, so bestimmst du den anderen nicht, dass er ihn betrete, sondern du sagst nur, das sei der Weg zur Vermeidung der größeren Sünde, was wahr ist. So lehren Covarrubias, Cayetan, Valencia, Sanchez, Lessius und die gleich noch zu nennenden Theologen. Die Schwierigkeit beginnt also, wenn die Frage ist, ob es erlaubt sei, jemand, der entschlossen ist, eine schwere Sünde zu begehen, ausdrücklich anzuraten und ihn zu überreden, dass er eine kleinere Sünde begehe, wenn er auf andere Weise nicht zurückgehalten werden kann. Die erste Ansicht lehrt, es sei erlaubt, denn du überredest in diesem Falle den anderen nicht absolut zur geringeren Sünde, sondern nur unter der Voraussetzung, dass er die schwere Sünde begehen will. Im Falle aber, dass er die schwerere Sünde begehen will, ist es gut, ihn zu überreden, dass er sich mit Begehung der kleineren Sünde begnüge, denn dadurch wird seine eigene und Gottes Sache zweckmäßig gewahrt. Also sündigst du nicht. So lehren Sanchez, der noch mehrere anführt, Lessius, Rebellus, Molina, Bonacina, Vasquez. Die zweite Ansicht lehrt, es sei keineswegs erlaubt, die geringere Sünde demjenigen anzuraten, der die größere begehen will. Denn auch das Anraten der kleineren Sünde ist immerhin ein Raten zur Sünde. Ein Komparativ setzt nämlich einen Positiv voraus. Anraten zu etwas, was absolut sündhaft ist, ist unerlaubt. Also, ferner, die freie Wahl der geringeren Sünde ist niemals erlaubt, auch wenn sie von einem geschieht, der noch so sehr entschlossen ist, die größere Sünde zu begehen. Also ist auch der Rat dazu niemals erlaubt. Niemals kann nämlich ein Rat zu etwas erlaubt sein, was selbst nicht erlaubt ist. So lehren die Theologen Cayetan, Covarrubias, Sylvester, Emanuel Saar, Valencia und Konrad Summenhardt. In dieser Sache geht mein Urteil dahin, dass die erste Ansicht richtig sei. Wenn derjenige, welchem man zur geringeren Sünde rät und ihn dazu überredet, schon bereit ist, nicht nur die größere, sondern auch die kleinere zu begehen. Denn dann rät man nicht das kleinere Böse, sondern das Unterlassen des Größeren an. Auch bestimmt man den Willen des Sünders nicht zum kleineren Bösen, sondern man hält ihn vielmehr ab von der Begehung der größeren Sünde. Das wird an folgendem Beispiele klar. Peter ist entschlossen, den Franz zu töten, um ihn zu bestehlen. Du überredest ihn, dass er sich mit dem Diebstahl begnüge und von der Tötung absehe. Er will einen Mord begehen und du überredest ihn, dass er sich mit einer Verwundung begnüge. Bei diesem Rate fügst du niemandem Schaden zu, nicht dem Peter, denn du sorgst dafür, dass seine Seele nicht mit so vielen Verbrechen befleckt werde, nicht dem Franz, da du ja seine Sache vorteilhaft führst. Daraus folgt, es ist dir erlaubt, nicht nur dem Peter in diesem Falle den Diebstahl anzuraten, sondern auch bei der Tat materiell zu helfen, denn du hilfst nicht bei einer Tat, die in sich unerlaubt und schlecht ist, sondern die vielmehr, soweit sie von dir ausgeht, gut und ehrbar ist, denn sie geht hervor aus der stillschweigenden und vorausgesetzten Zustimmung des Besitzers, von dem vorausgesetzt wird, dass er, um den Tod zu vermeiden, dir die Erlaubnis gibt, den Dieb zu unterstützen, damit durch diese Unterstützung seine Tötung verhindert werde. So lehren Sanchez, Bonacina und Vasquez. Der Jesuit Escobar. Ich weiß, dass ein guter Zweck zuweilen von der Sünde des Ärgernisses entschuldigt. So frage ich denn, ob ein Ehemann entschuldigt werden kann, der seiner des ehebrecherischen Umgangs verdächtigen Gattin die Gelegenheit bietet, um sie auf der bösen Tat zu ertappen und so zu bessern. Sanchez verneint es, der andere Sanchez aber bejaht es mit Wahrscheinlichkeit, denn das ist kein formelles Mitwirken zur Sünde, sondern ein Zulassen derselben, indem man bloß den Gegenstand der Sünde darbietet, um einen größeren Schaden zu verhindern. Darf man das geringere Böse anraten, um den Nächsten, der sich auf andere Weise nicht abbringen lässt, vom Schlimmeren abzuhalten? Hurtado de Mendoza sagt, nein, wenn einer bloß zu dem schlimmeren Bösen entschlossen sei und an das Geringere gar nicht denke, es sei zum Beispiel nicht erlaubt, den zur einfachen Unzuchtsünde aufzufordern, der zum Ehebruch und nur zu diesem entschlossen sei, weil dann der Anrater in Wirklichkeit die Ursache der Unzuchtsünde wäre. Saar verneint es absolut, weil man nichts Böses tun soll, damit Gutes daraus entstehe. Ich aber, eingedenk des Lot, der seine Töchter den Sodomitern anbot, um diese von ihrer abscheulichen Begierde abzuwenden, billige die entgegengesetzte Ansicht, denn hier handelt es sich nicht um eine absolute Anstiftung, sondern um eine bedingte, dass nämlich derjenige, der gewillt ist, die größere Sünde zu begehen, eher die kleinere wähle und so Gott weniger beleidige. Darf man dem, der im Begriffe ist, einen Armen zu bestehlen, raten, dass er einen Reichen bestehle? Wir antworten, ja. Dies folgt dem Sinne nach aus dem, was Lessius sagt. Aber wenn es bei der Ansicht des Hurtado de Mendoza bleiben soll, so kann man ihm bloß vorstellen, ein Diebstahl bei einem Reichen sei eine weniger große Sünde. Endlich behauptet er, wer so rate, sei zum Schadenersatz verpflichtet. Dies bestreite ich mit Sanchez, der behauptet, dem Betreffenden dürfe man raten, er möge bei einem Reichen, aber ohne eine Person zu bezeichnen, stehlen. Vasquez aber sagt weiter, man könne auch raten, bei diesen Reichen mit Bezeichnung des Mannes zu stehlen, weil dieser vernünftigerweise nicht ungehalten sein könnte über den Ratgeber, vorausgesetzt, dass der Dieb auf eine andere Weise nicht von der Bestehlung des Armen abgebracht werden kann.